Nummer 56. Im Radio hören Sie folgende Meldung. Gegen Studiengebühren und Streichungen von Bildungsmitteln in Millionenhöhe wird morgen in Wiesbaden vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten demonstriert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat in allen großen Städten Busse organisiert. Wer also an der Demonstration teilnehmen möchte, kann mit diesen Sonderbussen fahren oder sollte öffentliche Verkehrsmittel nehmen. In Kassel und Darmstadt fahren die Busse direkt vor dem Hauptbahnhof ab. In Frankfurt vor der Alten Oper. Es wird dringend davon abgeraten, mit dem eigenen PKW zu fahren. Die Polizei rechnet mit ungefähr 20.000 Demonstranten aus dem Rhein-Main-Gebiet. Nummer 57. Sie interessieren sich für Musik und hören im Radio folgenden Tipp. Und hier noch einen Hinweis für die Freunde klassischer Musik. Heute ist das Konzertprogramm der Bamberger Symphoniker für die kommende Spielzeit veröffentlicht worden. Zu den Höhepunkten der Saison gehören ohne Zweifel die Aufführungen der Symphonie Nummer 8 von Anton Bruckner unter Christoph Eschenbach und der Symphonie Nummer 4 von Gustav Mahler unter Joachim Hübner. Ebenfalls hervorzuheben ist das von Joachim Hübner dirigierte Beethoven-Mahler-Programm mit dem Solisten Pierre-Laurent Aimard. Aufgrund der positiven Resonanz wird Joachim Hübner gemeinsam mit dem Orchester wie in der vergangenen Spielzeit wieder Einführungen in einzelne Konzerte geben. Diese Einführungsveranstaltungen beginnen jeweils um 19.15 Uhr. Nummer 58. Sie besuchen gerne Sportveranstaltungen und hören im Radio folgende Tipps. In der kommenden Woche gibt es für die Sportinteressierten im Ruhrgebiet ein paar richtige Leckerbissen. Auf der Regattabahn Duisburg-Wedau geht am Samstag die gesamte Kanu-Weltelite an den Start. Die Wettkämpfe in den 12 olympischen Disziplinen stehen im Mittelpunkt. Für zusätzliche Spannung sorgen außerdem Staffel- und Langstreckenrennen. In der Dortmunder Westfalenhalle wird nach 1964 und 1980 bereits zum dritten Mal die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft ausgetragen. Ganz egal, wer am Ende auf dem obersten Treppchen stehen wird, die Favoriten haben im Vorfeld schon jede Menge Drei- und Vierfachsprünge angekündigt. Die besten Ringer treffen sich am Sonntag in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund im Rahmen des Weltcups. Wie in den Vorjahren gehen wieder jede Menge Olympiasieger sowie Welt- und Europameister auf die Matte. Nummer 59. Sie sind mit dem Auto unterwegs. Von Würzburg nach Innsbruck. Sie hören folgenden Verkehrshinweis im Radio. Und nun noch ein Blick auf unsere Straßen. Im gesamten Allgäu sind aufgrund der heftigen Schneefälle die meisten Straßen bis auf Weiteres nicht befahrbar. Betroffen sind auch die Autobahnen. Die A980 ist zwischen Waltenhofen und dem Autobahndreieck Allgäu komplett gesperrt. Auf der A96 zwischen Memmingen und Lindau ist der Verkehr aufgrund mehrerer witterungsbedingter Unfälle völlig zum Erliegen gekommen. Die A7 ist südlich von Memmingen in nördliche Richtung gesperrt. In südliche Richtung ist die Autobahn zurzeit aufgrund eines Großeinsatzes von Räumfahrzeugen noch befahrbar. Es besteht allerdings Kettenpflicht. Generell wird dringend empfohlen, sein Auto in der Garage zu lassen. Aufgabe. Andere CD, Nummer 60. Sie rufen eine Servicenummer an und hören Folgendes. Sie hören den Ansagedienst von FahrMit, der größten Mitfahrzentrale in Norddeutschland. Für eine telefonische Vermittlung einer Mitfahrgelegenheit wählen Sie bitte die gebührenpflichtige Rufnummer 0150 13 12 13. Der Anruf kostet 75 Cent pro Minute. Wollen Sie häufiger Mitfahrgelegenheiten anbieten oder nutzen und weniger Geld ausgeben, empfehlen wir Ihnen, Mitglied bei uns zu werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter 0300 14 12. Gratis vermitteln wir unsere Mitfahrangebote nur per E-Mail, und zwar unter info@fms.de.